Das ist ja toll. Weißt du schon, wo du im Ausland studieren möchtest? Ich bin noch nicht sicher, aber vielleicht in Portugal. Da würde ich auch gerne mal länger bleiben. Sag mal, was lernst du eigentlich in diesem Studiengang? Ach, da stehen viele unterschiedliche Themen auf dem Programm. Ich interessiere mich besonders für die Medien in Europa. Die geschichtlichen Seminare interessieren mich weniger. Aha, das Studium ist bestimmt interessant. Aber hast du damit auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Ich denke schon. In dem Studium lernt man neben dem Fachwissen auch praktische Dinge, wie zum Beispiel ein größeres Projekt zu organisieren. Sowas braucht man im Beruf ja auch.